Kapitel 4 Zusammenleben Modul 4 Übung 2a Guten Abend. In unserer Reihe Beruf aktuell geht es heute um das Thema Männerberufe, Frauenberufe. Klischee oder Realität? Frauen werden Erzieherinnen, Verkäuferinnen oder Krankenschwestern. Männer werden Mathematiker, Manager oder Handwerker. Das ist nicht immer so. Aber was hat sich wirklich verändert? Gibt es inzwischen mehr männliche Erzieher in Kindergärten, sodass die Kinder nicht mehr nur von Frauen betreut werden? Haben wir heute mehr Ingenieurinnen oder Technikerinnen und können so den Fachkräftemangel ausgleichen? Zahlen sprechen eine eigene Sprache. Und die sagen, dass es in den letzten Jahren keine großen Veränderungen gegeben hat. Konkret bedeutet das, Unterricht geben vor allem Frauen. Nur 25% der Lehrer sind männlich. Und im Kindergarten sind es sogar nur 7%. Im Berufsfeld der Ingenieure dagegen liegt der weibliche Anteil bei 12%. Stark vertreten sind die Frauen aber bei den Pflegeberufen mit 87%. Auf die Männer entfallen hier also nur 13%. In den führenden Positionen von Firmen haben immer noch die Männer ganz klar die Nase vorn. Frauen sind nur mit einem Anteil von 25% dabei. Insgesamt sind das also keine erfreulichen Tendenzen. Es lassen sich aber auch positive Trends feststellen. Frauen und Männer sind ähnlich stark in den Berufsgruppen der Ärzte und Apotheker, im Bankwesen, aber auch in den Geistes- und Naturwissenschaften vertreten. Alles Bereiche, in denen früher vor allem Männer tätig waren. In Berufen, die eine langjährige Ausbildung voraussetzen, wie ein Studium, stehen die Chancen auf eine gleiche Verteilung von Männern und Frauen also grundsätzlich besser. Dennoch finden sich auch in anderen Branchen immer mehr Menschen, die aus den Rollenklischees ihrer Berufe ausbrechen und ihren Beruf wählen, weil sie dafür besonders geeignet sind und er ihnen einfach richtig Freude macht. Hören Sie dazu drei Beiträge, die deutlich machen, dass wir alle etwas davon haben, wenn der Beruf nicht nach einem festen Rollenbild gewählt wird.